Eins, eins, eins, zwei, eins, drei, eins, vier. Komm, Toni, eins, fünf, eins, sechs, eins, eins, sechs, das reicht. Auf Wiedersehen, Dr. Dax. Tut mir leid. Wenn Sie wieder Geld brauchen, schöne Sachen haben Sie. Sehr schöne. Toni? Wetten? Ist mir egal. Dir auch, Torte? Wie meinst du das? Ah, du kapierst aber auch gar nichts. Ist das für mich? Ey, warte mal. Torte, lass den Drachen um. Blöde Post. Mann, der Drachen heute Abend. Warum hast du denn losgelassen? Ja, du hast ihn losgelassen. Ja, ich würde Post. Hieronymus Sebastian Dax, seit 180 Jahren hältst du uns mit deinem Testament zum Narren. Es gibt hier keinen Schatz. Aber euch gibt es. Gott sei Dank. Uns gibt es Tapaitai. Stimmt's? Und? Was ist denn nun? Kannst du ihn sehen? Wo ist er? Was ist da drüben? Nichts! Gar nichts! Meine Kinder sind auch deine Kinder. Also kommen auch deine Kinder mal wieder zu spät. Guten Tag. Hast du ein Taxi bestellt? Ja, natürlich habe ich ein Taxi bestellt zum Seiteneingang. Mahlzeit! Wissen Sie Bescheid? Ja. Entschuldigen Sie, wenn Sie die Kinder sehen. Wir sind im Theater. Essen steht oben. Nicht? Ja, also. Wissen Sie, wo die sind? Die Kinder sind Drachensteigen, Herr Dr. Löffel. Jedenfalls haben Sie mir das gesagt. Drachensteigen. Ah, sehr schön. Drachensteigen. Ich gehe. Vielen Dank. Ihr Taxi. Was ist? Taxi. Ja, Ihr Taxi, Herr Direktor. Och, das ist. Da ist er! Sollten wir nicht doch lieber fragen, ob Quatsch! Wir... Rüber! Spring weg! Da ist er! Los, drauf, hol ihn! Ich? Ja! Mensch, Conny, pass bloß auf. Ich gehe lieber klingeln. Du bleibst hier. Was ist denn, Conny? Joni, ich muss pinkeln. Mann, pinkeln kannst du immer noch. Los, beeil dich, wir müssen nach Hause. Wieso denn? Weil Mama und Papa heute ins Theater gehen und es ist schon Viertel vor acht. Was? Hilfe. Hilfe. Mama, ein Kopfjäger. Billy! Billy! Guten Abend, Herr Kommissar. Zu spät geworden, nicht wahr? Ich wette, die Kinder. Kennst du den? Hm. Ich nie überlebt. Du siehst, ich hab's überlebt. Wir sind sogar Freunde geworden. Sehr gute Freunde. Dies war sein Abschiedsgeschenk. Eine ganz hohe Auszeichnung. Und das ist 50 Jahre her? 50 Jahre. Ein halbes Jahrhundert. In Europa war damals Krieg. Vater war gestorben, Mutter lebte allein hier in diesem Haus und versuchte, die Gärtnerei über die Runden zu bringen. Und ich reiste durch Afrika und Asien, fuhr nach Mexiko, Brasilien und Paraguay. Ich hatte kaum ausstudiert, da wollte ich weg. Abenteuer erleben, die Welt sehen. Und auf keinen Fall Soldat werden. Ich langweile euch mit meinem alten Leben, stimmt's? Nein, gar nicht. Das ist viel spannender als im Museum, wa? Und diese Indios, die waren alle echt? Mann, ich werd verrückt. Oh ja, die waren alle echt. Die Indios am Amazonas, die Bambuti in Afrika, die Pygmäen und die Kopfjäger auf Borneo. Und ihnen ist nie was passiert? Die haben nie versucht, sie umzubringen? Nein, nie. Jedenfalls habe ich es nicht bemerkt. Aber es gab schon genügend Situationen, die mich am Anfang fast wieder nach Hause getrieben haben. Für einen Doktor der Biologie waren die Zustände an Bord des Frachters, auf dem ich angeheuert hatte, wohl noch unerträglicher als für die Mannschaft. Und die machte sich immer wieder einen Riesenspaß, mich auf den Arm zu nehmen, wie jeden neuen Mann an Bord. Hey, Mr. Doktor, $10. Ich habe kein Geld. $5. Seltene Orchidee. T'en as jamais vu des comme ça. Eine echte, Encyclia Nemorale. Was? Woher hast du die? Ein Indio, hein? Ein Indio? Oui, oui, oui, oui. Ein Indio vom Rio. Je sais pas quel Rio. Oh, non, non, non. Zeig her. $6. Fünf. Ich geb dir 5, ja? Hier, 4. Mehr hab ich nicht. Merci. Danke. Ich habe das genau gesehen durchs Fenster. Also, ich glaube ja nicht, dass Conny und Joni geschrumpft werden. Wann wird das Auto morgen abgeholt? Morgen früh. Aha. Aber ich werde trotzdem ihre Eltern anrufen. Dorte? Ja? Ich meine, deine Fantasie ist wohl ein wenig mit dir durchgegangen. Bestimmt nicht, Heinrich. Hier werden keine Kinder eingesperrt. Heinrich, ist das klar? Und keine geschrumpft, Thorsten. Ich wartete auf ein paar Leute, die eine Expedition ins Grenzgebiet von Paraguay, Bolivien und Brasilien machen wollten, um dort Orchideen, Schmetterlinge und eine fast ausgestorbene Eidechsenart zu suchen. Ein reicher Amerikaner, Mr. John Goodman, hatte die Männer ausgesucht und uns den Auftrag gegeben, für seinen Privatzoo Tiere und Pflanzen zu suchen. Mich hatten sie als Experten angeheuert und ich konnte das Geld wirklich gebrauchen. Wir waren alle scharf auf das Geld. Die armen Indios, die kaum ein Wort Spanisch oder Englisch sprachen. Genauso wie der herzkranke Engländer Ellen, der undurchsichtige Däne Arne und der Franzose Le Brunnen, der ein Buch über die Reise schreiben wollte. Aber die Reise stand unter einem ungünstigen Stern. Der Däne mochte die Indios nicht und behandelte sie wie Tiere. Die Stimmung war nicht gut. Ja, was ist denn los? Was hat er denn, der Däne? Wieso hast du ein Gewehr dabei? Weil wir es brauchen. We need it. Der Däne war tot. Weiß der Teufel, weshalb er sterben musste. Vielleicht war es eine persönliche Abrechnung. Ich weiß es nicht. Ellen hatte furchtbare Herzbeschwerden. Einige Tage dachte er sogar daran, allein umzukehren und auf die Belohnung zu verzichten. Was macht dein Herz, Ellen? Es geht, es geht. Ob wir noch einen Pirella Heseta finden? Mr. Goodman hat gesagt, für jeden gibt es $1,000 extra. $1,000 für ein Papillon? $1,000 für einen? Noch haben wir keinen einzigen. Teufel, so viel Geld? Hey, Alan, $1,000 für ein Insekt. Le Brun, weißt du was? Nichts ist so schön wie ein Schmetterling. An nichts kann man den Wandel des Lebens, Tod und Wiedergeburt, ewiges Leben. An nichts kann man das so schön erleben wie an einem Schmetterling. Sie sind vollkommen. Le Brun, schau sie dir an. Hast du jemals ein schöneres Rot oder Gelb oder Blau gesehen? Kennst du auch nur ein Lebewesen, das dir zeigt, wie aus dem Zerfall eine solche Schönheit entstehen kann? Tomorrow, Mr. Dax, $1,000. To be sure, Mr. Dax, to be sure. Hast du schon mal die Zartheit ihrer Flügel gespürt? Hast du gesehen, wie unschuldig und unbeschwert sie fliegen, Lebrun? Mit your rêve. Du bist ein Träumer, Dax. Ellen war das zweite Opfer und in der Nacht verschwanden die beiden Indios mit den Pferden. Ich wollte umkehren, aber am nächsten Tag waren sie endlich da, diese wundervollen Schmetterlinge. Genauso wie Ellen es am Abend, bevor er starb, gesagt hatte. Und dann haben wir, Le Brun und ich, für Mr. Goodman alles gefunden, was er haben wollte. Bis auf die Eidechsen, die wir später im trockenen Steppenland suchten. Die gab es nicht mehr. Ausgestorben. Vielleicht auch von Sammlern wie Goodman ausgerottet. Mit Hilfe der Le Bruns, der Ellens und der Ducks. Mein Gott, die Kinder. Was ist passiert? Polizei. Polizei. Die Kinder. Wo sind die Löffels? Ein Mann hat die gefangen, ein Kopfjäger. Was? Also ich verstehe gerade. Also jetzt noch mal, was ist passiert? Bitte. Holmann! Einsatz! Wir hatten uns inzwischen von Eingeborenen ein Boot besorgt und versuchten, damit zurückzukommen. Aber es dauerte ewig. Ständig verfuhren wir uns, hatten tagelang keinen Kontakt zu anderen Menschen und gingen uns langsam immer mehr auf die Nerven. Ich hatte entsetzliches Heimweh. Ich wollte mit dem verdienten Geld so schnell wie möglich nach Europa zurück. Mich störte auch der Krieg nicht mehr. Und dann erwischte es auch noch Lebrun. Er war krank. Es muss eine Art Malaria gewesen sein. Ich versuchte, ihn so gut wie möglich zu pflegen, aber was konnte ich schon tun? Alle Medikamente hatten die Indios mit den Pferden gestohlen. Sein Zustand verschlimmerte sich täglich. Er hatte hohes Fieber und fantasierte. Dann passierte etwas ganz Merkwürdiges. Etwas, das mir bis heute ein Rätsel geblieben ist. Ich hatte das Boot am Ufer befestigt, die Kästen mit den Schmetterlingen an Land gebracht und den völlig erschöpften Lebrun daneben gelegt. Ich ging zum Boot zurück. Lebrun? Lebrun? Lebrun? Lebrun, wo bist du? Lebrun! Das war's. Lebrun war abgehauen. Durchgedreht, verschwunden. Das Boot war weg. Das Gepäck schwamm im Fluss. Am nächsten Morgen nahm ich die schweren Kästen mit den Schmetterlingen und zog los. Raus aus den feuchten, mörderischen Sümpfen. Nach 3 Tagen erreichte ich die Steinwüste. Thank you. Wahrscheinlich hat mich der Gedanke, die kostbaren Schmetterlinge zu retten, immer wieder angetrieben. Ja, ich habe wirklich geglaubt, ich müsste die Schmetterlinge retten. Verrückt, was? Es fiel mir sehr schwer, einen Teil an Mr. Goodman zu verkaufen, aber er zahlte unglaublich gut. Ich weiß gar nicht, ob er verstanden hat, dass sie mir mein Leben gerettet haben, die Schmetterlinge. Und obwohl ich nichts sehnlicher wünschte, als nach Hause zu fahren, hat es noch 5 Jahre gedauert, bis ich zurückkam. Einige Jahre habe ich dann hier gearbeitet, ein Buch geschrieben, Vorträge gehalten. Und dann bin ich wieder losgezogen. Und wiedergekommen und wieder losgezogen und wiedergekommen, bis es eines Tages nicht mehr ging. Ich war zu alt und hatte kein Geld mehr. Die Gärtnerei war natürlich längst dahin. Und nun muss ich mich Stück für Stück hier von meinen Freunden trennen. Um das Haus zu halten und um zu leben. Und es sind nicht immer die richtigen Leute, die meine schönsten Sachen kaufen, aber ich habe mich wohl selbst in diese Lage gebracht. Dabei soll es hier auf dem Grundstück einen Schatz geben. Einen Schatz? Ja, der mich von allen Sorgen befreien könnte. Ein Schatz? Einen richtigen Schatz? Hieronymus Sebastian Dax, ein Ur-Ur-Urgroßvater, hat hier vor 180 Jahren sein Gold und den Schmuck seiner Frau vergraben, um es vor den napoleonischen Armeen zu schützen. Aber als er 1813 im Krieg fiel, wusste niemand mehr, wo der Geizhals die Sachen eingebuddelt hatte. Und im Laufe der Jahrzehnte ist eine Geschichte draus geworden, die kein Mensch mehr glaubt, weil kein Mensch weiß, ob sie wirklich stimmt. Sicher ist nur, dass Hieronymus Sebastian Dax tatsächlich ein reicher Bauer war und dass wir hier im Moment auf seinem ehemaligen Grundstück sitzen. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Lassen Sie die Kinder frei, Dr. Dax. Hier spricht die Polizei. Meine Güte, was ist denn? Meint er uns? Hacker. Also, ich. Ja? Naja, ob. Bitte? Ich verstehe euch nicht. Also, fange ich an. Oh ja, du fängst an. Bitte, Konrad, wir hören. Dax, also. Dr. Dax ist ein armes Schwein und. Er war früher mal sehr berühmt und er hat nichts und muss seine schönsten Sachen verkloppen. Und das Haus kassiert der Staat. Ja, ja, der Staat. Naja, und er lebt von der Fürsorge. Und wir haben noch ein Museum. Und die Sammlung, da passt die Sammlung. Und die kann man kaufen. Die kostet nur 10.000 oder so. Und naja, und wir machen den ganzen Garten neu. Hm? Und die Gärtnerei. Und, das war's. Ja, das war's. Das wollte ich auch sagen. Johanna, Konrad und Magda, Dax geht euch, uns, überhaupt nicht an. Das wär's. Aber Dax braucht doch unsere Hilfe. Ich geh auf mein Zimmer. Ich möchte doch Vokabeln lernen. Oh ja, Vokabeln lernen, mach ich auch. Vokabeln. Vielleicht hätte man etwas mehr auf ihn eingehen können. Magda, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen nach der Aufregung. Wenn die Sachen wirklich so wertvoll sind, warum sollst du sie dann nicht kaufen? Ich soll immer dein Kind vorschreiben lassen, was ich auch. Aber so war das doch nicht gemeint. Aber anschauen könnte man sich das doch mal. Ich komme und kaufe, was ich will. Aber du hast einen Sohn. Wer leitet die eigentlich das Museum? Du und die Kinder? Oder ich? Wir wollen die Gärtnerei reparieren, Dr. Dax. Vielleicht kann man dann wieder Pflanzen verkaufen. Das ist übrigens Torte, der letztens abgehauen war und die Polizei geholt. Ja, ich dachte, wegen dem Schrumpfkopf und ach, so. Ach, ist ja auch und egal. Diesmal macht er mit. Können wir? Ihr wollt die riesige Gärtnerei wieder herrichten. Alles wieder in Ordnung bringen? genau, wir wollen helfen. Habt ihr auch überlegt, was ihr da vorhabt? Das sind über 4000 Quadratmeter. Dazu braucht man ein halbes Jahr und viele Geräte. Dürfen wir anfangen zu graben? Von mir aus. Wie spät ist es? 3. Oh Gott. Kannst du noch? Klar. Ich nicht. Ich auch nicht. Ich muss. Ich auch. Ich rede mit ihm. Ich werde mich mit ihm einigen. Danke, Herr Dr. Dax. Ich glaube, ich muss mit Ihnen sprechen. Was ist das? Steht irgendwas drauf. S-H-D. Was ist S-H-D? Sebastian Hieronymus Dax. Wer ist denn das? Mein Gott, ich werd verrückt. Sebastian Hieronymus Dax. Mann, ich werd verrückt. Das ist der Schatz. Endlich S-H-D, das ist der Schatz. Super! Warte, warte. Wow! Was kauft ihr schnell da